Kunst. Durch seine sinnlose Gewalt hat uns in Verruf gebracht. Hat über seine Taten überhaupt einmal nachgedacht? Bei dieser Gewalt war immer vorne weg. Für uns hat das keinen Sinn. Für uns hat das keinen Zweck. Er ist der wahre Verräter. Einer von uns wollte er sein. Doch für uns ist er nur. Doch für uns ist er nur. Doch für uns ist er nur. Ein verräter Schwein. Wird von uns genannt. Verraten hat alles, wozu einmal stand. Unsere Ideale, unser Lebensziel, unser Lebenszweck. Mit einem Vorsatz war wir alles in den Dreck. Du hielst es für gut und alles lag in Scherben. Unserer Bewegung brachte das Verderben. Rücksichtslos und feige, so nenne ich diese Tat. Ihr seid nicht viel besser als die Runde vom Mensch. Deutscher sein, der so sinnlos um sich schlägt und einen Landsmann verprügelt, weil keine Glatze trägt. Denn hörenlos das Gesülze, genau das wollen die Medien hören. Doch wir lassen uns von dir den Glauben an Deutschland nicht zerstören. Er ist der wahre Verräter. Einer von uns will sein, doch für uns ist nur. Doch für uns ist nur. Doch für uns ist nur. Ein verräter Schwein. Verraten, du bist uns egal, du bist uns egal, du bist uns egal, denn du hast uns verraten, er ist der wahre Verräter. Einer von uns willst du sein, doch für uns bist du nur, doch für uns bist du nur, doch für uns bist du nur ein verräter Schwein. Ein verräter Schwein, ein verräter Schwein, ein verräter Schwein, ein verräter Schwein.